12. August 1977. Lieber Johnny, es war nicht schwer, Sie zu finden. Manchmal glaube ich, dass man jeden in diesem Land finden kann, wenn man nur genügend Geld hat, und ich habe genügend Geld. Vielleicht riskiere ich Ärger, weil ich es so schlecht ausdrücke, aber Chuck und Shelley und ich schulden Ihnen zu viel, um Ihnen weniger als die Wahrheit zu sagen. Geld vermag viel zu kaufen, aber es kann diesen Blitzschlag nicht ungeschehen machen. Sie haben noch 12 Jungs in der Herrentoilette gefunden, wo das Fenster zugenagelt gewesen war, als sie in das Restaurant eindrangen. Das Feuer ist zwar nicht bis dorthin gelangt, aber der Rauch, und alle 12 waren erstickt. Ich kann mir einfach nicht aus dem Kopf schlagen, dass Chuck einer dieser Jungs hätte sein können. Deshalb habe ich sie aufspüren lassen, wie Sie es in Ihrem Brief bezeichnet haben. Aus dem gleichen Grunde kann ich Sie auch nicht in Ruhe lassen, wie Sie es verlangt haben. Jedenfalls nicht, bis Sie den beigefügten Scheck eingelöst haben. Sie werden feststellen, dass die Summe wesentlich geringer ist als auf dem Scheck, den Sie vor einem Monat bekommen haben. Ich habe mich inzwischen mit der IMMC-Buchhaltung in Verbindung gesetzt und mit der jetzt fehlenden Summe Ihre restlichen Krankenhausrechnungen bezahlt. In dieser Hinsicht sind Sie jetzt frei, Johnny. Das konnte ich tun, und ich habe es getan. Mit größtem Vergnügen, wie ich hinzufügen möchte. Sie protestieren, dieses Geld nicht annehmen zu können. Ich sage, Sie können. Und Sie werden. Sie werden, Johnny. Ich habe Sie in Fort Lauderdale gefunden, und falls Sie von dort fortgehen, werde ich Sie auch am nächsten Ort finden, selbst wenn Sie sich für Nepal entscheiden. Nennen Sie mich meinetwegen eine Laus, die Sie nicht in Ruhe lässt, obwohl Sie es wollen. Ich sehe mich aber mehr als einen Spürhund des Himmels. Ich will Ihnen nicht nachspüren, Johnny. Ich erinnere mich, Sie sagten mir, ich sollte meinen Sohn nicht opfern. Beinahe hätte ich es doch getan. Und was ist mit den anderen? 81 tot, 30 weitere schrecklich verbrannt und verstümmelt. Ich denke daran, wie Chuck mir vorgeschlagen hatte, irgendeine Geschichte zu erfinden oder so, und ich habe mit der Rechtschaffenheit eines vollkommen Dummen geantwortet, nein, das werde ich nicht, verlange das nicht von mir, Chuck. Nun, ich hätte etwas tun können. Das verfolgt mich, Johnny. Ich hätte diesem raffgierigen Carrick $3,000 geben können, damit er sein Lokal für diese Nacht geschlossen hätte. Das wären etwa $37 pro Leben gewesen. Glauben Sie mir also, wenn ich sage, dass ich Ihnen nicht nachspüren will. Dazu habe ich gar keine Zeit, weil ich viel zu sehr damit beschäftigt bin, mir selbst nachzuspüren. Ich glaube, daran wird sich in den nächsten paar Jahren kaum etwas ändern. Ich muss dafür bezahlen, dass ich nicht glauben wollte, was ich nicht mit meinen 5 Sinnen erfassen konnte. Und glauben Sie mir, dass ich mein Gewissen nicht zum Schweigen bringen kann, indem ich Ihre Krankenhausrechnungen beglichen habe und diesen Scheck beifüge. Geld kann diesen Blitzschlag nicht ungeschehen machen, und ich kann mir damit auch nicht das Ende meiner Albträume erkaufen. Das Geld ist für Chuck, auch wenn er nichts davon weiß. Nehmen Sie den Scheck, das ist mein Vorschlag. Schicken Sie ihn meinetwegen an UNICEF, wenn Sie das wollen, oder geben Sie ihn meinetwegen einem Heim für verwaiste Bluthunde, oder meinetwegen verwetten Sie es auf der Rennbahn, es ist mir egal. Aber nehmen Sie es. Es tut mir leid, dass Sie der Meinung waren, so überhastet von hier fortgehen zu müssen, aber ich glaube, ich kann das verstehen. Wir hoffen, Sie bald wiederzusehen. Chuck geht am 4. September auf die Stovington Prep. Johnny, nehmen Sie den Scheck, bitte. Mit herzlichen Grüßen, Roger Chatsworth. 1. September 1977. Lieber Johnny, glauben Sie jetzt endlich, dass ich nicht locker lasse? Bitte, nehmen Sie den Scheck. Besten Gruß, Roger. 10. September 1977. Lieber Johnny, Charlie und ich waren so froh, zu erfahren, wo du bist. Es war eine große Erleichterung für uns, einen Brief von dir zu bekommen, der sich so natürlich und nach dir anhörte. Aber eines hat mir sehr zu schaffen gemacht, mein Sohn. Ich habe mit Sam Weisack gesprochen und ihm den Teil deines Briefes über deine immer häufigeren Kopfschmerzen vorgelesen. Er rät dir, einen Arzt aufzusuchen, Johnny, und zwar unverzüglich. Er befürchtet, dass sich um das alte Narbengewebe herum ein Klumpen gebildet haben könnte. Das macht mir Sorgen. Und Sam auch. Seit du aus diesem Koma aufgewacht bist, hast du noch nie so richtig gesund ausgesehen, Johnny. Und als ich dich Anfang Juni zum letzten Mal sah, kamst du mir sehr müde vor. Sam hat es zwar nicht gesagt, aber ich weiß, was er gern möchte. Du solltest das nächste Flugzeug in Phoenix nehmen und nach Hause kommen, damit er sich um dich kümmern kann. Du kannst dich jetzt nicht mehr mit deinen Schulden herausreden. Roger Chatsworth hat zweimal hier angerufen und ich sage ihm stets, was ich kann. Ich glaube, dass er die Wahrheit sagt, wenn er behauptet, dass er mit diesem Geld nicht sein Gewissen beruhigen will oder es eine Belohnung dafür sein soll, dass du das Leben seines Sohnes gerettet hast. Ich glaube, deine Mutter würde jetzt sagen, dass dieser Mann auf die einzige Art Buße tut, die er kennt. Jedenfalls hast du es genommen, und ich hoffe, dass es dir nicht ernst damit ist, wenn du sagst, dass du es nur genommen hast, um ihn dir vom Hals zu schaffen. Ich glaube, du hast zu viel Mumm in dir, um aus einem solchen Grund etwas zu tun. Es fällt mir sehr schwer, dies zu sagen, aber ich will versuchen, es so gut zu tun, wie ich kann. Bitte, Johnny, komm nach Hause. Das öffentliche Aufsehen hat sich wieder gelegt. Ich kann dich schon sagen hören, ach Unsinn, es wird sich nach diesem Vorfall nie mehr legen. Ich nehme an, dass du damit teilweise recht hast, teilweise nicht. Mr. Chatsworth hat am Telefon gesagt, wenn Sie mit ihm sprechen, dann sagen Sie ihm, dass er versuchen soll, endlich zu begreifen, dass kein Hellseher außer Nostradamus jemals mehr als eine Eintagsfliege war. Ich mache mir sehr viel Sorgen um dich, mein Sohn. Ich mache mir Sorgen, dass du dir die Schuld an den Toten gibst, statt dich für die Lebenden zu segnen, für diejenigen, die du gerettet hast, für diejenigen, die damals in Chatsworths Haus waren. Ich mache mir Sorgen, mein Sohn, und ich vermisse dich sehr. Ich sehne mich nach dir wie nach einer Tasse Kaffee, wie deine Mutter zu sagen pflegte. Komm also bitte nach Hause, sobald du kannst. Dad. P.S. Ich füge die Zeitungsausschnitte über den Brand und über deine Rolle darin bei. Charlie hat alle gesammelt. Du wirst sehen, dass du richtig vermutet hast. Alle Leute, die bei der Gartenparty waren, haben der Presse gegenüber ihr Herz ausgeschüttet. Ich vermute, dass dich diese Ausschnitte noch mehr aufregen werden. In diesem Fall wirf sie einfach weg. Aber Charlies Wunsch war, dass du sie wenigstens ansiehst und vielleicht sagst, so schlimm, wie ich dachte, war es doch nicht. Damit kann ich fertig werden. Ich hoffe, dass es so sein wird. Dad. 29. September 1977. Lieber Johnny, ich habe Ihre Adresse von meinem Dad bekommen. Wie ist denn die große amerikanische Wüste? Haben Sie schon Rothäute, haha, gesehen? Tja, ich bin jetzt hier an der Stovington Prep. Ist gar nicht so schlecht. Chemie für Fortgeschrittene ist mein Lieblingsfach, aber nach der DHS ist es ein Kinderspiel. Ich hatte immer das Gefühl, dass unser Pauker dort, der alte Fearless Farnham, glücklicher gewesen wäre, wenn er Vernichtungsmaschinen hätte basteln dürfen, um damit die Welt in die Luft zu jagen. In Englisch lesen wir in den ersten 4 Wochen 3 Bücher von J.D. Salinger, »Der Fänger im Roggen«, »Franny und Zoe« und »Heb den Dachbalken hoch, Zimmerleute«. Ich mag ihn sehr. Unser Lehrer hat uns gesagt, dass er immer noch drüben in NH lebt, aber das Schreiben aufgegeben hat. Das macht mich fertig. Warum gibt jemand etwas auf, wenn er damit so großen Erfolg hat? Naja, das Footballteam hier ist wirklich beschissen. Ich finde allmählich Gefallen an Fußball. Der Coach sagt, dass Fußball sowas wie Football für schlaue Leute ist und Football ist Fußball für Dummköpfe. Ich bin mir noch nicht darüber klar, ob er recht hat oder nur eifersüchtig ist. Ich überlege, ob es in Ordnung ist, wenn ich einigen Leuten, die bei unserer Abschlussfeier waren, ihre Adresse gebe. Sie möchten ihnen schreiben und sich bei ihnen bedanken. Eine von ihnen ist Patty Strackens Mutter. Sie werden sich an sie erinnern, weil sie damals bei der Gartenparty solches Theater gemacht hatte, als ihre kostbare Tochter ohnmächtig geworden war. Jetzt hält sie sie für einen guten Menschen. Ich gehe übrigens nicht mehr mit Patty. Ich halte nichts davon, in meinem zarten Alter, haha, nur aus der Ferne zu schwärmen, und Patty geht nach Wessa, wie Sie sicher vermutet haben. Ich habe hier ein schlaues, kleines Küken kennengelernt. Na, schreiben Sie mal, wenn Sie können, Mann. Bei meinem Dad hat es sich so angehört, als wären Sie jetzt echt am Kämpfen, und ich verstehe den Grund dafür nicht, denn ich finde, Sie haben alles in Ihrer Macht Stehende getan, damit alles gut wird. Er irrt sich, oder? Bitte schreiben Sie mir und sagen Sie mir, dass es Ihnen gut geht. Ich mache mir Sorgen um Sie. Das ist lächerlich, was? Der echte Alfred E. Newman macht sich Sorgen um Sie. Aber so ist es nun mal. Wenn Sie mir schreiben, dann verraten Sie mir doch bitte einmal, warum Holden Caulfield immerzu den Blues haben muss, wo er nicht einmal schwarz ist. Chuck. P.S. Das schlaue kleine Küken heißt Stephanie Wyman und ich habe sie schon auf Das Böse kommt auf leisen Sohlen angeturnt. Sie steht außerdem auf eine Punkrock-Band namens The Ramones. Die sollten Sie mal hören. Die sind echt wahnsinnig. C. 17. Oktober 1977. Lieber Johnny, das ist schon besser. Sie hören sich okay an. Ich habe mir einen Ast gelacht über Ihren Job beim Straßenbau von Phoenix. Nachdem ich 4-mal für die Stovington Tigers draußen war, kann ich wegen Ihres Sonnenbrands überhaupt kein Mitleid mehr aufbringen. Der Coach hat wohl recht, Football ist Fußball für Dummköpfe, jedenfalls hier. Unser Rekord ist 1:3 und bei dem Spiel, das wir gewonnen haben, habe ich 3 Touchdowns gemacht, wie irre hyperventiliert und das Bewusstsein verloren. Steph hat sich vor Angst gar nicht mehr eingekriegt, haha. Ich habe mit dem Schreiben gewartet, um Ihre Frage beantworten zu können, was die Leute jetzt von Greg Stilson halten, wo er im Amt ist. Ich war letztes Wochenende zu Hause und ich werde Ihnen erzählen, was ich kann. Zuerst habe ich meinen Dad gefragt und er hat gesagt, ist Johnny denn immer noch an dem Kerl interessiert? Und ich sagte, er beweist seinen grundlegend schlechten Geschmack, indem er sich nach deiner Meinung erkundigt. Daraufhin ging er zu meiner Mutter. Siehst du, diese Privatschule macht einen Klugscheißer aus ihm, das habe ich genau gewusst. Tja, um es kurz zu machen, die meisten Leute sind ziemlich überrascht, wie gut Stilson seine Sache macht. Mein Dad sagt Folgendes. Wenn die Wähler eines Kongressbezirks nach 10 Monaten ein Zeugnis ausstellen müssten, wie gut er sich anstellt, würde Stilson größtenteils 2 bekommen und eine 1 für seine Arbeit an Carters Energiegesetz und seinem eigenen Heizölgesetz und außerdem eine 1 für Einsatz. Dad lässt ihnen ausrichten, dass er sich vielleicht geirrt hat, als er sagte, Stilson sei der Dorftrottel. Andere Bemerkungen von Leuten, die ich gefragt habe, als ich zu Hause war, es gefällt allen hier, dass er keinen schicken Anzug anzieht. Mrs. Jarvis, der das Quickpick gehört, tut mir leid wegen der Rechtschreibung, Mann, aber so nennen sie es nun mal, sagt, sie ist der Meinung, dass Stilson keine Angst vor den Großinteressen hat. Henry Burke, dem das Bucket gehört, diese Elscuso-Kneipe in der Altstadt, hat gesagt, er sei der Meinung, Stilson hätte seine Sache doppelt gut gemacht. Die meisten anderen Bemerkungen sind ähnlich. Sie vergleichen das, was Stilson getan hat, mit dem, was Carter nicht getan hat. Die meisten sind wirklich enttäuscht von ihm und beißen sich in den Hintern, weil sie ihn gewählt haben. Ich habe einige gefragt, ob es ihnen keine Angst macht, dass diese Rocker noch immer hier sind und Sonny Elliman sogar als einer seiner Wahlhelfer fungiert hat. Das schien jedoch niemanden aufzuregen. Der Bursche, dem das Record Rock gehört, hat es folgendermaßen für mich zusammengefasst. Wenn Tom Hayden ein guter Mensch werden und Eldridge Cleaver zu Jesus finden kann, warum sollen dann nicht ein paar Rocker zum Establishment überwechseln, vergeben und vergessen? So, das wäre alles. Ich würde noch mehr schreiben, aber gleich fängt das Footballtraining an. Laut Plan sollen wir dieses Wochenende von den Barry Wildcats Kleinholz aus uns machen lassen. Ich hoffe nur, dass ich die Saison überlebe. Halten Sie sich senkrecht, Mann. Chuck. Aus der New York Times vom 4. März 1978. FBI-Agent in Oklahoma ermordet. Sonderbericht für die Times. Edgar Lankty, 37, 10-jähriger Veteran beim FBI, wurde offenbar letzte Nacht in einer Parkgarage in Oklahoma City ermordet. Wie die Polizei sagt, explodierte eine Dynamitbombe, die an die Zündung des Wagenmotors angeschlossen worden war, als Mr. Lengthy den Zündschlüssel herumdrehte. Diese Hinrichtung im Gangsterstil ähnelt dem Mord an dem Kriminalreporter Don Bollies aus Arizona vor 2 Jahren, aber FBI-Chef William Webster wollte nicht auf einen Zusammenhang spekulieren. Mr. Webster wollte gleichfalls weder bestätigen noch bestreiten, dass Mr. Lengthy dubiose Landgeschäfte und mögliche Verbindungen mit Lokalpolitikern untersucht hatte. Was Mr. Lengthys derzeitiger Auftrag war, scheint von einem Geheimnis umgeben zu sein, und wie aus einer zuverlässigen Quelle im Justizministerium verlautet, sollte Mr. Lengthy keine dubiosen Landgeschäfte aufklären, sondern eine Angelegenheit der nationalen Sicherheit. Mr. Lengthy schloss sich dem Federal Bureau of Investigation im Jahre 1968 an und